willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts, Folge 222. Ha, das ist ja eine Schnapszahl, ja. Unglaublich. Aber jetzt kein Schnaps trinken, denn es wird jetzt spannend, ja. Themen heute. Samsung warnt vor Gewinneinbruch und das verursacht natürlich mal wieder Wirbel, ja, ganz klar. Jede Menge News, wobei, ach, es hält sich eigentlich von der Masse her noch in Grenzen, aber es sind ganz interessante dabei, unglaublich eigentlich, richtig unerwartet. Ja. Die Community war auch sehr aktiv, das freut mich sehr. Und gibt natürlich auch wieder App der Woche, schnell zuschlagen, aber dazu sage ich noch was am Ende dann. Ja, Thema war natürlich ganz klar, Samsung hat vor einem Gewinneinbruch gewarnt, vor einem Umsatzverlust, aber das ist ja ganz, ganz schlimm, das ist ja die Katastrophe schlechthin, wenn man nicht mehr Geld macht, ja, als Firma, als letztes Quartal oder Jahr. Und tatsächlich war der Verfall des Profites ziemlich groß, auch für, sag ich mal, normale Verhältnisse. 60% weniger Profit, das ist schon eine ganze Menge, ja. Dennoch darf man nicht vergessen, dass das Niveau ziemlich hoch ist. Also das ist schon Gejammere auf einem sehr hohen Niveau. Und deswegen könnte man als vernünftiger Mensch ja meinen, okay, ja, klar, ne, passiert halt mal, Weltwirtschaft, Sättigung vom Markt und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich besonders schlecht, wenn man eine Firma ist, die halt auch seine Feinde hat. Ja. Und allen voran natürlich die Apple-Jünger, ganz klar. Die haben natürlich einen riesigen Shitstorm losgelassen. Und man glaubt's kaum, aber natürlich auch, es gibt auch viele Samsung-Hasser, ja, auch im Android-Bereich sogar, also das hat sich nicht nur jetzt auf die Apple-Fans beschränkt. Klar, wenn eine Firma so groß ist und so zugkräftig wie Samsung, dann hat die Firma natürlich auch viele ja, Gegner, sage ich mal, das ist auch manchmal ganz profane Geschichten, da hat man einen Fernseher von Samsung, ist nicht mit zufrieden, oder man hat eine Waschmaschine von Samsung, die geht dauernd kaputt, ja, und, also da gibt's so viele Möglichkeiten, wie man dann eben sauer auf Samsung sein kann, weil die eben auch sehr viel machen, ja. Und jetzt ist natürlich auch so, dass man das sehen muss, insgesamt gesehen, wie ist der Mobilmarkt dort bei Samsung, ja, die so eine genaue Aufschlüsselung vermisse ich da schon, weil Samsung stellt natürlich sehr viel mehr her als nur Handys, so viel mehr, ja, die stellen alles Mögliche her, unglaublich, von Teilen von Atomreaktoren, ja, über alles, es kann man gar nicht hier aufschlüsseln, ja, ohne dass man hier einen eigenen Podcast dafür macht, ja. Samsung Electronics, ja, da spricht das eben, oder das wird eben angesprochen damit, und da werden eben dann sehr viele Einbußen aufgezeigt. Ja, was nehmen wir mal an, also die Hauptschuld hätte jetzt der Mobilmarkt, wobei es ist absolut nicht gesagt, dass es so ist, ja, aber das reicht ja, wenn man drauf wartet, dass eine Firma endlich mal, ja, von Gewinn nach unten geht, dann reicht es ja auch. Da braucht man nicht nochmal eine Rechtfertigung dafür. Aber gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich jetzt von der Telefonsparte wäre hier, dieser Verlust. Was heißt das denn für Android? Zunächst mal, ich hab's schon ganz am Anfang vom Uncast gesagt, und bis zum heutigen Tag gab es für Android immer nur eine Richtung. Bergauf. Und zwar in einem Tempo, das unfassbar war. Immer zugelegt. Und Ich hätte ehrlich gesagt am Anfang nicht gedacht, dass es so schnell, so heftig geht. Ja, Marktdominanz absolut bei Android, putzt alles weg. Und das ist eine Riesensache. Aber eins ist sicher. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche, ja, dass irgendwann der Punkt kommt, wo Android nicht mehr wächst. Wo Android stagniert, wo Android sogar von den Verkaufszahlen her fallen wird. Das wird kommen. Das ist ein unvermeidlicher Punkt, der irgendwann eintreten wird. Und das ist ja das Kuriose in der gesamten Marktwirtschaft, ja. Das weiß man, das wird passieren. Und trotzdem wird immer erwartet, dass der Gewinn immer höher ist als das vom letzten Jahr. Und wehe, er ist mal nicht signifikant höher oder sogar nur wenig schlechter. Dann bricht die Hölle los. Und die Hölle heißt Wall Street. Und genau das ist nämlich auch ein Problem gewesen für Samsung, nämlich nicht tatsächlich, dass eben jetzt diese Gewinnwarnung ausgesprochen wurde, sondern wie die Wall Street, wie die Anleger reagieren. Und genau das ist nämlich äußerst übel gelaufen, ja. Und das ist das, was dann noch mehr Geld kostet, wenn nämlich die Aktien dann auf einmal an Wert verlieren. Das ist eigentlich schlimmer als der Verlust oder der Gewinneinbruch an sich. Und das ist nämlich ein riesiges Problem. Aber das kennen wir, ja, das ist halt nun mal so in der Marktwirtschaft. Und die Sache ist jetzt, wie wirkt sich das auch aus, diese Meldung, auf Android allgemein, weil ja Samsung der höchste Anbieter, der größte Anbieter von Android-Geräten ist, mit Abstand. Was heißt das denn jetzt für den Rest von Android? Also, wie skurril die Sache ist. Also, müssen wir mal schauen. Samsung als Firma, welchen Anteil hat Mobil an diesem Verlust, der Samsung jetzt erlitten hat? Und von diesem Teil, wie wird da die Auswirkung eben sein auf die anderen Android-Geräte? Rein von dem Ablauf her gar keine Auswirkung auf Android-Geräte. Gar keine. Denn selbst wenn die Mobilsparte, was eben noch bezweifelt wird, hauptsächlich an dem Verlust schuld ist, ja, dann heißt es immer noch nicht, dass deswegen Android die Zahlen ähnlich oder ähnliches oder der Gewinn, ja, den andere Firmen machen, davon beeinträchtigt ist. Im Gegenteil sogar. Man geht davon aus, dass eben Samsung weniger Geräte verkauft, weil wenn sie weniger Geräte verkaufen, ja, das ist die gute Frage, weil die Kunden eben zu anderen Handyanbietern gehen, beispielsweise zu OnePlus. Ja, also das hat ja auch für Furore gesorgt und man hat es ja auch als Samsung-Killer positioniert und offenbar haben tatsächlich einige Leute es gekauft, auch wenn das jetzt einzeln alleine jetzt nicht so viel Kuchen, Stück Kuchen wäre vom Samsung Gericht, ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass auch noch andere Firmen kommen. Huawei, HTC bringt ja auch immer wieder neue Produkte. Dann Xiaomi drängt in den Markt, in den Weltmarkt rein, ja. Und das merkt man, das ist eindeutig. Ich sehe auch jetzt zum Beispiel immer mehr Leute mit Huawei-Telefonen. Das war vor einem Jahr, 2 Jahren fast undenkbar. Und jetzt sind die auch zu sehen in der freien Wildbahn, ja. Und dennoch muss man sagen, dass wenn ich die Leute auf der Straße angucke, ist fast jeder mit Android-Handy hat ein Samsung-Handy irgendwie, ja. Und das sollte man also nicht vergessen. Von daher, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Aber was eben hier jetzt für Android kritisch werden kann, ist genau wieder diese Reaktion wie eben an der Wall Street, die Anleger, ja. Wird da jetzt gehypt, ja, wird da jetzt von der Presse hier so hoch das aufgebauscht, dass es eben wirklich ein Problem ist für Android oder nicht? Nur dann wird's zum Problem für Android, wenn die Leute glauben, es wäre ein Problem für Android. Es ist kein Problem. Das zeigen auch ganz klar Statistiken, die ich heute wieder gesehen habe. Ja, ich habe sie jetzt hier nicht verlinkt, aber da wurde dann geschrieben, Android verliert gegenüber Apple, während Apple steigt. Ja, die Aussage ist richtig. 0,1% gefallen ist Android, 0,1% gestiegen ist Apple. Ja. Geil, oder? 0,1%. Yep. Also da müsste man sich als vernünftiger Mensch eigentlich zurücklegen, müsste lachen und sagen, ja, nächstes Quartal sieht es vielleicht wieder anders aus. Das ist aber jetzt ein Problem in dem Zusammenhang, ja. Und Android, möglicherweise an dem Punkt, wo auch mal die Verkaufszahlen fallen werden, signifikant vielleicht, ja. Wenn zum Beispiel nur neue iPhones rauskommen, da wird der Marktanteil ja prozentual berechnet, dann wird Apple sicherlich da ein bisschen zulegen. Ja, wenn nicht, hat Apple ein Riesenproblem, wenn sie nicht riesig zulegen. Ne? Also, es wird passieren, kein Grund zur Panik, aber die Anleger, die könnten leicht nervös werden und dann hat eben Android ein Problem. Warum Android? Nicht eine einzelne Firma, weil nämlich die Entwickler auch darauf schauen. Guckt mal, wie viele Entwickler reumütig von Apple oder die vorher nur für iPhone programmiert haben, dann kommen, aber Android ist so dominant, wir müssen einfach für unser Geschäftsmodell, müssen wir eben auch eine Android-App programmieren, machen wir es halt, da klatschen wir es hin, wundern sich dann, warum die App ist nicht so gut verkauft oder nicht so beliebt ist wie jetzt unter iOS und sagen dann, die Android-User, da guckt es an, wollen nichts zahlen überhaupt, bla bla bla. Ja, selber qualitätsmäßige Arbeit abliefern wie bei iOS, dann geht's. Ja, das kann man machen, man muss nur wollen, muss die entsprechende Motivation haben. Was für Auswirkungen, was für Dimensionen das hier annehmen kann, hat man ja gesehen bei Facebook. Da wurde ja den Facebook-Mitarbeitern verboten, Apple-Handys zu nutzen. Die mussten die Android-App benutzen, ja, damit die auch so verbessert wird, damit sie auch richtig gut ist. Ja. Also da haben die sich offenbar so gesträubt, die Mitarbeiter, eine vernünftige Android-App zu entwickeln, ja, weil alle eben ihr iPhone hatten. Dort und dann mussten so harten Maßnahmen gegriffen werden. Ja. Es ist schon traurig, es ist wirklich traurig, wenn man das mal so sieht, wie sich die Unlust ausbreitet bei den Entwicklern. Ja. Aber genau das ist das Problem. Sobald die überzeugt werden in der Presse, ja, dass Android jetzt wieder fällt und iOS wieder steigt, dann sind das die Ersten, die sagen, ja, jetzt brauchen wir endlich wieder keine Android-Apps zu programmieren. Ja, hier, iPhone. Ja. Das ist wirklich eine Gefahr. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber das ist tatsächlich so. Das habe ich in den letzten Jahren so oft gesehen. Genauso ist es auch, das war auch genauso bei diesen ganzen Geschichten vorher, Windows, macOS, ja, dann iPhone, am Anfang, ja, Windows Mobile und. Immer ist es das Gleiche. Die Entwickler hängen das Fähnchen in den Wind, ja, aber es gibt beliebte Systeme und es gibt unbeliebte Systeme. Und die unbeliebten Systeme bei den Entwicklern werden nur dann bedient, wenn die Marktmacht wirklich extrem hoch ist. Ja. Sobald es eine Möglichkeit gibt, dem zu entkommen, machen sie es. Ja. Und das ist nämlich genau das Thema. Vor allem, wenn die Entwickler dann eben ideologisch geprägt sind, da merkt man das dann ganz deutlich. Da wird jede Gelegenheit genutzt, wieder von einem Pferd abzuspringen, dass man eben so ungern reitet. Ja. So ist es. Deswegen ist schon eine gewisse Skepsis angebracht. Deswegen ist schon ein gewisses Problem für Android schon vorhanden. Ja, nämlich dann, wenn sich das auswirkt auf die Verkaufszahlen allgemein bei Android. Ja, diese 0,1%, ich glaube, das sind wenigstens noch alles so realistisch, dass da nichts, dass man davon nichts, noch nicht von einer Krise reden kann oder sonst irgendwas. Ja, aber wie gesagt, der Tag wird kommen, wo Android signifikant fällt in den Verkaufszahlen und dann werden wir sehen. Da trennt sich aber auch dann die Spreu vom Weizen und die Entwickler, die dann noch schöne Apps für Android programmieren, das sind dann auch die echten Android-Entwickler und nicht nur die, die hier programmieren, weil es halt nicht anders geht. Ja. Da kennt man schon so ein paar Spezies, beispielsweise der Entwickler von Instapaper oder so heißt er, glaube ich, Instapaper, ja, ich glaube, der Amant, Marco Amant ist das, glaube ich. Das ist nämlich so ein Type, ja. Mit dem hatte ich auch schon E-Mail-Verkehr am Anfang, als eben Android im Aufkommen war und was der so gesagt hat über Android und die Android-Nutzer. Das war schon ziemlich heftig. Ich hatte es damals auch, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt gehabt. Und das zeigt eben auch die Ideologie. Ja, ganz klar. Hat keine Möglichkeit ausgelassen zu sagen, dass Apple super ist und Android Mist. Ja. Und er bereut es wirklich, dass Instapaper für Android geben muss, offenbar. Ja. Aber hat es ja dann auch so gemacht, dass nicht er das entwickelt hat, sondern eine andere Firma hat das dann quasi in seinem Auftrag entwickelt. Ja, das Instapaper, er macht sich da die Hände nicht so schmutzig. Ne? Ja, so ist es. Und diese Entwickler, die könnten mir von Anfang an gestohlen bleiben. Ja? Nur das Problem ist jetzt eben für den Massenmarkt, dass diese Entwickler eben auch gebraucht werden. Ja? Also ich habe nie Instapaper, deswegen nie Instapaper benutzt. Aber ein normaler Benutzer, der kümmert sich da überhaupt gar nicht drum. Das interessiert ihn überhaupt nicht, diesen ideologischen Kack. Ja? Das interessiert nur uns vielleicht. Ja? Bestimmt vielleicht ein übermäßiger Anteil hier an den Podcast-Hörern vom Uncast wird es sicherlich interessieren, aber so die normalen Verbraucher draußen auf der Straße, die wissen gar nicht, was da los ist. Das habe ich schon öfters mitbekommen, wenn man da so Seitenhiebe mal rausmacht, Apple, Android und so, ja, dann machen die meisten, wissen das nicht. Aber übrigens, überdurchschnittlich viele Apple-User beteiligen sich eben an dem Feldzug gegen Android. Ja. Auch das habe ich ja schon mal gesagt, als ich mal so das war wirklich ganz schlimm. Ich wollte einfach, da hat jemand an seinem iPhone rumgefummelt die ganze Zeit an der Ampel, ja, und so im Vorbeigelaufen wollte ich eben sagen, Apple sucks. Ja, ich war mir aber nicht sicher, ob ich Android Rules oder Apple Sucks sagen soll. Und dann ist mir tatsächlich, ein Android Sucks rausgerutscht. Ja, also es war ein Glücksfall, denn die Reaktion von demjenigen hat dann Bände gesprochen. Der hat dann nämlich einen Daumen hoch gemacht und ja, sich gefreut und gelächelt. Ja, super, ne? Und es war auch, hat mir jetzt nicht sehr ausgesehen, als ob das sich jetzt hier für die Materie sehr groß interessiert, aber er hat ein Apple und da hat er schon mal was, so ein iPhone, ja, und da hat er schon mal was gehört von diesen billigen Android-Kopien, ja, und ja, da freut er sich. Also wirklich, so ist es. Mensch, da könnte man durchdrehen und da könnte ich mal wieder gut reinsteigern, ja, aber hier ist nur eins angebracht, Ruhe bewahren, ja, für die Firmen. Die Anleger, aber die hören mir nicht zu. Die werden hier den Podcast niemals hören. Ja, die hören ihre anderen Sachen und gucken auf die Zahlen und wie die Börse reagiert. Und muss man dann eben leider sagen, es könnte Auswirkungen haben auf die Geschichte. Ja. Die Google-Aktie heute übrigens wieder stark, wenn ich mal da drauf gucke. Also die hat sogar zugelegt, kein Problem. Apple hat allerdings auch zugelegt, nicht so stark wie Google trotzdem. Ja. Sogar Microsoft hat zugelegt. Das bedeutet dann wieder eins, die Börse legt halt heute allgemein zu. Ich guck mal, was Google da abbekommen hat wegen der Ankündigung. Jawohl, hier, genau. Montag hier, Moment, ich glaube, genau, der 13. Oktober, da ging es schon mal ganz gewaltig nach unten und jetzt ist es aber wieder schon auf dem Niveau ungefähr, wie es angefangen hat, also es ist schon mal nicht schlecht für Google, dennoch, man sieht hier ein eindeutiger eindeutiges Tal über den Tag, über den Morgen hinweg, und das ist eben, kommt eben daher wegen der Unsicherheit jetzt, was ist los? Wenn man jetzt mal genauer guckt weiter guckt von Oktober 8, also 8. Oktober, wo das auch so passiert ist, ja, um den Dreh rum, wo Samsung eben das bekannt hat, so stetig nach unten, stetig nach unten. Ja, also das war wirklich ziemlicher Fall, 504, von 584 auf erstmal 549, ja, und jetzt geht es wieder ein bisschen hoch momentan bei 556. Ja, so verrückt ist die Wall Street, so verrückt geht es dort ab bei den Technologiewerten im Moment, und jede Meldung ist halt da, wird aufgebauscht, und ja, so ist es nun mal. Gut, auf jeden Fall, das wird uns bestimmt nochmal beschäftigen. Und man muss das ganz vorsichtig im Auge behalten. Aber an die Entwickler sei gesagt, der wo nur einen Grund sucht, für die Android-Entwicklung einzustellen, ja, dem kann ich nur raten, bitte stellt die Entwicklung sowieso ein. Wir brauchen euch nicht, wir brauchen keine Entwickler, die lustlos unter Zwang quasi Android entwickeln und in Wirklichkeit sich, na, jetzt hätte ich fast wieder was Böses gesagt, sich mit ihrem geliebten iPhone identifizieren, sehr schön, dann programmiert iPhone-Apps, die werden dann auch besser. Wir brauchen Entwickler, die sich mit Android identifizieren, dann machen die nämlich auch bessere Android-Apps als ihr, die ihr nur unter Zwang arbeitet. Ja, Samsung, egal ob die jetzt hier Verlust machen oder nicht, die haben viel, viel, viel im Petto für die Zukunft als Multikonzern. Und die Smartphones, die werden auch in der nächsten Generation oder vielleicht die übernächste Generation, das muss man abwarten, verbessert. Und zwar sollen die diesen neuen Wi-Fi-Standard bekommen, beziehungsweise ein spezielles Wi-Fi, ich sag gleich noch was dazu, im 60 GHz-Bereich und mit einer theoretischen Übertragungsrate von, haltet euch fest, 4,6 Gigabit pro Sekunde. Ja, oder eben 575 Megabyte Byte pro Sekunde. Ist das was? Ja. Fünfmal schneller als das bisherische WLAN Wi-Fi, aber eine kleine Einschränkung hat's. Die Reichweite beträgt etwa 10 Meter, also so ungefähr wie Bluetooth. Damit werden natürlich dann nicht alle Möglichkeiten vom Wi-Fi übertragen abgedeckt. Aber wo ich mir das gut vorstellen kann, ist zum Beispiel von Gerät zu Gerät, also nicht über einen Router, sondern eben direkt Gerät zu Gerät. Und beispielsweise um Daten zu übertragen, ohne dass man eben ein Kabel anstöpseln muss. Das ist auch vielleicht ganz gut, so kleine Erweiterungen für Computer mag es da noch eher geben, ja, wobei also 4,6 Gigabit Sekunde ist schon ziemlich heftig. Aber so kleine Erweiterungen, Ansteckdinger etc. Für Computersysteme sind da einfacher zu beschaffen und zu betreiben, als jetzt zum Beispiel einen neuen Router zu holen, der eben diesen Wi-Fi-Standard auch kann. Ich weiß auch nicht, ob das da sinnvoll ist, bei einer Entfernung von nur 10 Metern mit einem Router zu arbeiten. Aber egal, auf jeden Fall, das wäre natürlich auch wieder ein technologischer Fortschritt bei dem Verschicken von Sachen unter den Geräten untereinander, zwischen verschiedenen Smartphones, zwischen Computer und Smartphone beispielsweise, ja, wenn es so Dongles etc. gibt. Das wäre doch super. Ich finde es absolut spitze. Ich hätte da jede Menge Ideen, wie man das da anwenden könnte. Ja, so eine schnelle Übertragungsquelle. Warum übrigens nur 10 Meter? Das hat was damit zu tun, dass 60 Gigahertz die Absorptionsfrequenz von Sauerstoff ist. Ja. Also, ja, um es mal scherzhaft zu sagen, euch wird die Luft entzogen. Ja. Unglaublich. Ja, 60 Gigahertz ist übrigens kein Versehen und das ist auch tatsächlich so, dass es die Absorptionsfrequenz von Sauerstoff ist. Und wie das überhaupt in Betrieb genommen werden kann, ist schon faszinierend, finde ich. Ja, ich hab mich noch nicht hundertprozentig langwierig damit auseinandergesetzt, habe aber schon einiges darüber gelesen und finde das Ganze also ziemlich faszinierend, dass das überhaupt technisch möglich ist. Aber deswegen eben die Beschränkung auf 10 Meter, sonst wird die Luft ziemlich dick. Gut, der neue Play Store 5.0 irgendwas, also 5.0.1 ist, glaube ich, hier momentan das, was ausgeliefert wird. Leider hab, nein, 5.0.31, deswegen habe ich einfach geschrieben 5.0 plus, egal. Ja, ihr habt wahrscheinlich noch die Version 4.9 irgendwas. Genau wie ich, sehr frustrierend. Ich guck hier, ich tue auch ständig hier schauen, ob ich hier die neue bekomme. Während ich jetzt hier rede, mache ich das, glaube ich, auch schon mal. Könnt man ja gucken. In den Settings unten in der Bildversion 4.9.13 ist das, was ich habe. Wenn ich drauf drücke, Google Play Store ist up to date. Ist glatt gelogen, ist natürlich nicht up to date. Was soll das denn? Mann. Heieiei. Also der neue App Store ist in einem schönen Material Design gehalten. Ja, da zieht jetzt hier überall seine Kreise, das Material Design. Alles läuft darauf hin, dass es die Ende des Jahres dann eingeführt wird. Übrigens sehr schön, dass auch die größten Teile wohl auch auf Handys älterer Bauart dann zu sehen sind. Also, die, also nicht das Android 5 oder wie das auch immer heißen wird. Dann haben das Android L. Ja. Sondern dass es das eben auch gibt für das Material Design eben auch gibt für Handys, die eine kleinere Betriebssystemversion haben. Das ist doch schön. So ist es zumindest mal optisch größtenteils identisch. Man weiß zwar noch nicht, wie das Android L dann tatsächlich aussieht als Betriebssystem, aber zumindest mal die Apps sind dann eben so angepasst, dass man sich da zurechtfindet, egal was für eine Betriebssystemversion man hat. Zumindest ein bisschen neuere muss es sein. Ja, ist also schön, wunderbar. Man kann ihn übrigens schon herunterladen. Die Datei ist gespiegelt worden von hier, von Android Police. Kann man also manuell installieren, wenn man denn will, wenn man so viel Vertrauen hat und wenn man überhaupt nicht warten kann. Also gefährlich ist es immer so ein bisschen, weil der Play Store ist ja ziemlich stark integriert ins System. Ich rate da immer davon ab. Aber das haben schon viele gemacht und offenbar gibt es bis jetzt keine merkbaren Probleme. Von daher, wer nicht warten kann, der Link zu dem Artikel, wo ihr das herunterladen könnt, ist auf jeden Fall in den Notes mit drin, ja, im Begleittext hier zum Podcast. Und dann könnt ihr das in Angriff nehmen. Ja, ein großes Smartphone ist auch ein gutes kleines Tablet. Das ist das, was viele vergessen, wenn man hört, dass diese Phablets, ja, man sagt es schon fast abwertend. Aber es hat auch ein paar Vorzüge. Das zeigt hier auch ein Artikel von Android Central, ja, die hier das Huawei mal im Anschlag haben, das Huawei Mate 7. Ja. Und die sagen klar, dass eben so ein, ich glaube, das Mate 7 hat es 6 Zoll, genau, 6 Zoll, dass es eben auch ein schönes Tablet abgibt. Das heißt zum Beispiel zum Lesen. Ja. Eigentlich ein idealer E-Book-Reader, nicht so groß, man kann es noch einstecken, man kann es immer schön mitnehmen. Ja, normalerweise kein Problem. Im Gegensatz zum größeren Buch oder einem großen E-Book-Reader, ja, da ist das schon ein bisschen unhandlicher, dann kann man höchstens noch in eine Tasche, also in Koffer oder in Tasche reintun, ja. Während man das doch schon mal einstecken kann, ja, zumindest wenn man ein bisschen größere Hosentaschen hat, ne? Und trotzdem kann man noch vernünftig lesen da drauf, ja. Und dann natürlich auch die Spiele, ja, wie ich immer sage, also das ist eine ganz andere Dimension. Ja, also da, wer da so an seinem kleinen 4-Zoll-Display rumspielt, der wird erschlagen werden von der Möglichkeit oder von dem Gefühl her, wenn er dann an einem großen Display spielt. Ja, das heißt jetzt, weil er beim, je kleiner das Display ist, desto mehr verdeckt man mit dem Daumen eben schon das Display. Ja, oder das heißt darum, dass eben viel mehr von der Grafikbrillanz eben zu sehen ist. Viele Spiele sind heutzutage schon so hochauflösend programmiert, die kann man dann eigentlich nur noch genießen, wenn es also voll genießen, wenn es eben ein größeres Display hat, weil ansonsten mit so einem kleinen Display hat man von der guten Grafik eigentlich fast gar nichts mehr, von der guten Auflösung. Ja, bist du sehen. Und hat natürlich auch einen kleinen Vorteil, er ist immer noch kleiner als so ein 7 Zoll Tablet. Das heißt, man kann es immer noch wesentlich komfortabler mit sich herumtragen, wesentlich mehr Möglichkeiten, es unterzukriegen. Hat aber eben trotzdem ein ausreichend großes Display für alles Mögliche damit zu tun. Ja. Wird schon eine Lanze brechen für die Fablets, ne? Ganz klar. Ich habe ja, wie gesagt, ich sag's, glaube ich, jede Folge. Ja, aber es ist ja momentan auch ein aktuelles Thema. Ja. Ich habe ja aufs Telefon ganz verzichtet und habe jetzt nur noch ein Tablet 8,9 Zoll. Das ist allerdings natürlich, da geht ohne Rucksack nichts mehr. Ja, also dann brauche ich eine Tasche und einen Rucksack einstecken in die Hose. Das ist, ist unmöglich. Selbst mit meinen Cargo Caching Hosen ist das ein Ding der Unmöglichkeit. So eine große Tasche gibt's nicht. Aber mit Headset kann man gut telefonieren. Ja, ganz einfach. Jo, gut. Ein großes Update. Ja, also nicht physikalisch groß, sondern virtuell groß. Ja, physikalisch, naja, weiß nicht, virtuell. Ist Softwaregröße eigentlich physikalisch oder virtuell? Weiß nicht. Naja, spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall ein großes Update kommt für das OnePlus One. Ja, da werden jede Menge Bugfixes einfließen oder sind eingeflossen, ja. Unter anderem auch verbesserte Audiofähigkeiten. Ihr glaubt's nicht, FLAC Audio wurde vorher resampled. Und das weiß man erst jetzt. Das ist ja eine Schande hoch 10, unglaublich. Ich bin entsetzt. Ein komprimierungsfreies Verfahren resamplen? Niemals. Was war denn da los? Aber jetzt kann man sich wieder beruhigen, ja? Haben gut gemacht, ne? Ganze Zeit wurde es nicht hier groß an die Glocke gehangen und jetzt wird's repariert. Ja, das ist interessant, ja. Gut. Also jetzt geht's ohne resamplen, ja? Flag Files, sehr schön. End Plus Support ist auch jetzt vorhanden. Interessant für die Geocacher, ja. Schirp, sage ich nur. Schirp. Und auch etliche Bugs wie von Cyanogen Mod, das da drauf ist, sind behoben worden. Ja, und vieles ist verbessert worden. Und ich denke, das Update ist ein Muss für jeden, der so ein Gerät hat zum OnePlus One. Und es kostet ja nichts, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Allerdings weiß ich noch nicht, es gibt noch keine großen Erfahrungsberichte. Ja, es ist ja nicht selten so, dass ein Update auch was anderes immer wieder kaputt macht, ne? Was vielleicht vorher funktioniert hat. Deswegen natürlich wie immer updaten auf eigene Gefahr, weil das kennt ihr ja schon. Ja, also ich denke mal, trotz allem wird es, es ist ein Update, das unbedingt sein muss. So viele Sachen wieder verbessert, hinzugefügt wurden und auch gefixt wurden. Ich denke, das muss man einfach machen. Ja, ich habe vorhin in der Ries Wochensicht einiges erzählt über Google Plus, über die Zukunft von Google Plus, beziehungsweise was Dave Dupree über diese Zukunft gesagt hat, weil es ging ja in letzter Zeit immer mehr Gerüchte um, dass Google Plus hier auf dem absteigenden Ast sitzt. Dave Dupree hat jetzt mal aufgeräumt mit diesen ganzen Gerüchten und wundert sich, woher das überhaupt kommt. Ja, also ich meine, ich könnte es mir sagen, den guten Mann. Wer sich dafür interessiert, Rios Wochensicht, wochensicht.netcast.com, ja, könnt ihr da mal reinhören und nur so viel macht euch nicht verrückt. Google Plus is here to stay. Das geht nicht weg. So einfach ist das. Bin beruhigt. Jetzt kam der Hammer. Irgendwie für mich total überraschend. Ich habe keine Ahnung davon. Gott, ich weiß gar nicht, was los war bei mir. Vielleicht durch die vielen Geocaching-Events momentan ein bisschen durch den Wind. Ja, jetzt hatte ich auch noch meinen 2000er Jubiläums-Cache. Ist mir so durch den Wind, dass ich bei der letzten, hier bei der heutigen Folge von der Ries Wohnsicht wieder nicht über das Event gesprochen habe, über das Mega-Event in Ulm. Ja, unglaublich, aber wollte ich ja, habe noch angekündigt. Unfassbar. Nein. Was mache ich denn nur? Ja, da habe ich das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass HTC offenbar was plant. Ja. HTC stellt das Desire Eye vor, neues Handy, und eine ziemlich interessante Kamera, die nennt sich RE-Kamera. Und das ist, wie soll ich das sagen? Das sieht aus wie so ein kleines Periskop, diese Kamera, ja, mit einem Knopf dran. Und damit kann man halt super genial Bilder schießen, Selfies natürlich vor allem, ja. Da ist kein Display dran oder ähnliches, sondern einfach nur die Linse, ja. Und ist dann eben quasi mit dem Handy verbunden. Und von der Art her sieht es recht genial aus. Die Linse ist auch recht, also für Handyverhältnisse recht groß, so dass die Lichtausbeute eigentlich auch überdurchschnittlich für ein Handy gut sein soll, sollte. 16 Megapixel Sensor ist da mit drin. Das dürfte also auch ausreichend sein von der Qualität her. Sehr, sehr interessant. Diese Kamera stiehlt eigentlich dem Desire Eye noch die Show, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass die auch bei anderen Geräten nutzbar ist. Der Preis, der aufgetaucht ist, allerdings noch mit Vorsicht zu genießen, denn ich glaube, offizielle Stellungnahmen gibt es dazu noch nicht, soll bei 169 € liegen. Da ist natürlich wieder das Problem, ja, wie auch schon bei den bei diesen externen Sony-Linsen, die es da gab, ja, auch eine gute Idee gewesen, aber einfach vom Preis her zu teuer. Auch hier für 169 kriegt man eine vollwertige Kompaktkamera, die extrem gute Bilder liefert im Vergleich dazu und ganz andere Funktionen hat. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen und da hätte ich mir gewünscht, dass der Preis unter 100 € liegt und dann wäre das sicherlich ein super Teil gewesen, da hätte ich mir das auch gleich geholt. So, sage ich mal, brauche ich nicht, ja, für das Geld. Aber dennoch finde ich das Konzept sehr faszinierend, sehr interessant. Sieht auch designmäßig mal anders aus und es ist tatsächlich die Frage, warum braucht man noch ein Display, wenn man ein Smartphone dabei hat? Ja, warum noch eine Kamera mit Display? Aber wie gesagt, es müsste hier halt durchaus dann mal was Vernünftiges sein zu einem guten Preis, dass man entweder die gleiche Qualität hat wie mit einer guten Digital-Kompaktkamera oder dass man eben deutlich günstiger ist als eine normale Kompaktkamera. Und dann können wir darüber sprechen. Ja. Firmen haben damit aber offenbar ein Problem. Ich frage mich sowieso, warum die Kameras im Android-Bereich immer und immer wieder ja, ich möchte nicht sagen Probleme haben, aber nicht so herausragend sind, wie man das vielleicht erwarten würde. Ja, nach so vielen Jahren, nach so viel Technik, die da reingepackt werden kann, ich denke, das sind Lizenzsachen. Das sind Lizenzprobleme, rechtliche Probleme. Dass hier noch nicht eine perfekte Kameralinse in der Größe zumindest drin ist. Denn da wäre noch ein riesiger Spielraum dafür. Ein riesiger Spielraum. Gut, das Desire Eye hingegen ist dann ein Smartphone 5,2 Zoll Display. Also auch hier sogar HTC macht immer mehr, was Größe betrifft, ja, machen immer größer, 5,2 Zoll, jetzt Android 4.4 KitKat ist drauf, mit einem Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor, ah, gut, ich meine, für die Zielgruppe würde es ausreichend sein, ja, auch für längere Zeit, meine ich jetzt, dann 13 Megapixel Kamera hinten und natürlich auch die Front-Facing-Kamera, allerdings weiß ich da nicht, wie die Auflösung ist. Das steht hier leider nicht drin. Aber man hat ja auch dann die Möglichkeit, eben mit dieser HTC RE-Kamera da dann Bilder zu machen. Die geht ja wohl dann auch bei anderen Telefonen. Ja, das AI wird als Selfie-Phone vermarktet. Ach ja, hier uns. Aha, ja genau, hier die Kamera ist ebenfalls 13-Megapixel Kamera Front-Facing. Also, ja, gleiche Auflösung Front-Facing wie Rear. Und das heißt, ja, es ist jetzt klar, warum das Selfie-Phone ist. Ha! Ja, Selfie-Phone. Ja, genau das Richtige für mich. Ja, schick nachher mal noch gleich ein Selfie los hier, ne, damit ihr das mal, ne, sehen könnt. Vielleicht du dann sogar einbauen hier, wenn mir nichts weiter einfällt in die Sendung. Okay, also auf jeden Fall, ihr seid vielleicht jetzt genauso überrascht wie ich. Zumal ja auch HTC gesagt hat, das HTC One wird das einzige Telefon sein, das One M8, ja. Aber es ist auch sehr, sehr ähnlich, sage ich mal, mit dem M8 vom Aussehen her, klar. Allerdings ist es aus Polycarbonat und nicht aus Metall, und hat natürlich hier die bessere Kamera drin, muss man so wohl sagen. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das seine Abnehmer finden wird. Ja. Vor allem auch diese Farbgebung ist ziemlich cool. So mit diesem türkisfarbenen Rand, ja, gibt es sicherlich noch andere Farben. Da wird dann gleich gezeigt, für welche Zielgruppe eben das ist. Also im Prinzip muss ich sagen, gute Idee von HTC. Wie es der Markt aufnimmt, muss man dann eben mal schauen. 169 habe ich, wie gesagt, gerüchteweise gesehen. Das wäre natürlich eine absolute Bremse für die AE-Kamera. Das über vom Telefon habe ich jetzt noch keine Preise, aber dürfte schon davon ausgehen, dass sie deutlich günstiger wird als das M8. Entschuldigung, das Handy deutlich günstiger wird als das M8. So, genau. Wer sich für die Kamera noch genauer interessiert, da habe ich auch noch ein Hands-on-Video verlinkt. Von Talk Android. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Und da könnt ihr die mal sehen, wie die Handhabung ist. Also das Design ist einfach putzig bis ich weiß auch nicht. Also so Periskop. Richtig wie ein Periskop. Ich glaube, die haben das Design so gemacht, dass man das oben in die Hemdtasche stecken kann. Dann guckt nämlich die Linse über die Hemdtasche noch drüber hinaus, so dass man das einstecken kann in die Hemdtasche und da fotografieren kann damit. Ja, sicher, bestimmt deswegen. Ich finde es eine geniale Idee, weil das Problem auch mit Kompaktkameras und auch jetzt bei mir mit dem Tablet ist nämlich so, da muss man die rausfriemeln, die Kamera. Bis dorthin ist meistens das Motiv schon weg oder man macht es dann doch nicht, weil das einfach zu lange dauern wird. Man kann den Leuten, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, dann immer sagen, ah, halt mal still, Moment, schau dir mal die Kamera raus. Das geht halt nicht. Und das kleine Kamera-Dingelchen hier, das kann man in die Hosentasche stecken oder in die Hemdtasche und kann dann jederzeit reingreifen und knips, knips, knips, knips, fertig. Weiter geht's. Ist auch okay, ja. Ist auch okay. Find's nicht schlecht. Wie gesagt, das Hands-on-Video könnt ihr euch mal antun. Sicherlich eins von den innovativeren Sachen, was HTC in letzter Zeit angeboten hat. Ja, bei Google, hab's ja vorhin schon gesagt, ist alles Richtung L gemünzt im Moment und deswegen gibt's jetzt auch eine Developer Preview als E-Mail, halt, falsch, ein Android L Emulator Developer Preview. Jetzt habe ich's, ja. Als Image ist das verfügbar. Das heißt, um das eben auf dem PC zu emulieren, kann man sich das jetzt eben herunterladen und dann sich das Android L mal so angucken und natürlich auch, dafür ist es gedacht, dafür Programme zu entwickeln, dass also die Entwickler schon mal mit Android L was anfangen können, bevor dann die ersten Geräte und das System auf den Markt kommt damit. Ja, genau. Google Now schlägt übrigens Siri und Co. in einen Test und zwar haushoch. Die Seite kenne ich zwar jetzt nicht, die nennt sich Stone Temple Consulting, ja, keine Ahnung. Also eine Android-Seite scheint es mal nett zu sein. Die Nachricht habe ich auf TechMeme gefunden. Und die vergleichen jetzt dieses Google Now mit Siri und dem Bing Cortana. Ja. Und der große, deutliche, klare Gewinner ist Google Now. Beste Informationen, hohe Spracherkennungsrate, und die Information kommt direkt, schnell und auch richtig zu einem. Da muss nicht noch dauernd korrigiert werden und so. Zumindest, das ist jetzt auf den englischsprachigen Markt gemünzt, nur zumindest da ist es. Aber die Unterschiede sind so frappierend, ja, so frappierend. Also, die haben das hier in einem Prozentsatz ausgedrückt. Ja, keine Ahnung, was das soll. Und zwar die verbundenen Daten. Ja, 58% der Google Now-Anfragen da richtig, also die Daten. Ja, 29% nur bei Siri und 20% nur bei Cortana. Dann Fragen, die komplett beantwortet wurden auf Anhieb, sind zum Beispiel 88% bei Google Now, 53% nur bei Siri und 40% nur bei Cortana. Ja, damit wird das eben ganz, ganz deutlich, wie groß da die Unterschiede sind. Und das macht sich dann eben im Normalbetrieb unglaublich bemerkbar, dass eben da solche Unterschiede vorhanden sind. Ja. Nicht zu fassen. Ehrlich gesagt, ich wusste zwar, dass Google Now sehr, sehr gut ist, aber dass die Unterschiede so groß sind, wow. Da hat Google doch schon die Nase ziemlich vorn. Aber sehr klar, lange vor Siri hat Google bereits schon diese Spracherkennung gehabt, ja, Google Spracherkennung, und hat damit gearbeitet. Wo man also, kann mich noch erinnern, da gab Siri noch überhaupt nicht, war überhaupt nicht davon die Rede, und dann konnte man schon Texte diktieren, wenn man eine Nachricht schreibt, fließend. Einfach sprechen, ja, und hat das umgesetzt. Das ist unglaublich gewesen. Ja. Und diese Informationskomponente, die kam ja dann mit diesem Google Now eben mit hinzu. Gut. Wer übrigens mehr Android-Apps im Chrome laufen lassen will, der kann das jetzt tun und muss nur ein paar Einstellungen machen. Ja. Und dann geht's rund. Möglich wird das eben dadurch, dass ja bei Chrome OS bereits vier Android-Apps so angepasst wurden, dass es auch funktioniert. Ja, die sind also freigegeben worden im Prinzip. Aber was interessant ist, es gibt noch viel mehr Apps, die funktionieren auf oder unter Chrome. Ja, und mit einem Trick kann man dafür sorgen, dass die auch gestartet werden können, ja, und benutzt werden können. Unglaublich. Also es sieht wohl so aus, als ob irgendwann mal hier wohl, naja, Chrome fähig sein wird, einfach normale Android-Apps zu verarbeiten. Und das ist ja eine interessante Geschichte, nicht nur für Chrome, sondern eben auch für die Android-Entwickler, die dann eben eventuell nur noch ganz wenig beachten müssen, und schon können die auch auf Chrome OS benutzt werden. Das ist wieder ein Mehrwert für die Entwicklung unter Android. Ja, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Ja, neue Funktionen für Google Plus. Oben habe ich ja schon gesagt. Ja, nix von wegen Google Plus Adieu. Im Gegenteil, Google Plus, here we come. Und der Robert hat hier eine Nachricht geschrieben: Totgesagte leben länger, neue Funktionen für Google Plus. Einiges davon wurde jetzt sogar eben schon durch die durch offizielle Bestätigung ja eben publik. Zum Beispiel, da hat also jemand die Google Plus APK auseinandergenommen und hat dann eben festgestellt, dass zum Beispiel Umfragen wohl demnächst kommen sollen. Und ja, sie sind hier. Ja, Umfragen gibt's also schon bei Google Plus, jetzt neue Funktionen integriert worden. Ha, da werde ich euch mal bestimmt bald quälen mit Umfragen. Ja. andere Kleinigkeiten sollen da drin sein, zum Beispiel auch ein Android Wear Support. Also das heißt, auch die Android Wearables werden jetzt mit Google Plus versorgt werden in absehbarer Zeit. Das hat man alles schon entdeckt da drin. Und auch das ist eine schöne Sache, wo vielleicht viele drauf warten. Ist aber eigentlich auch ein Muss, sage ich mal, für die Wearables, dass hier Google Plus damit verbunden wird. Unbedingt. Jetzt gucke ich mal, was noch hier an liegt. Ja, der Quantencomputer ist nicht das Ende der Verschlüsselung. Der Volker schreibt, Verschlüsselung sichert trotz Quantencomputer, ein Link zu einem Artikel in der Zeit online, ja. Schreibt dazu, finde ich spannend die Zukunft. Vielleicht mal ein Thema für den Podcast, um ein wenig das Verständnis zu vertiefen. Das ist richtig. Das braucht aber natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung. Da muss man ein Thema separat machen für diese Quantencomputer und was das für die Verschlüsselung bedeutet, ja. Aber auf jeden Fall kann man schon mal grundsätzlich sagen, die Verschlüsselung wird dadurch nicht ad absurdum geführt, ja. Außerdem muss man bedenken, dass Quantencomputer, sobald die auch verfügbar sind, ebenfalls genutzt werden können, um wesentlich kompliziertere Verschlüsselungen zu ermöglichen, die also heute noch fast undenkbar sind. Ja. Gleichzeitig heißt es aber nicht zwangsläufig, dass eben jeder Schlüssel entschlüsselt werden kann, nur weil jetzt entsprechend die Rechenleistung zu hoch ist. Allerdings muss ich auch warnen davor, die Quantencomputer sind nicht im Moment nicht so diese Supercomputer, wie man es sich eigentlich erhofft hat. Die sind momentan in einem Stadion angelangt, wo man sagen kann, sie funktionieren. Ja, gerade mal so. Aber theoretisch. Aber bis dann wirklich diese so schneller arbeiten als die herkömmlichen Systeme, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Also kein Problem, die NSA hat keinen Quantencomputer, mit dem sie alles entschlüsseln kann. Das ist technisch momentan nicht möglich. Und wie gesagt, es wird nicht dazu führen, dass Verschlüsselung unnütz wird. Und wenn dann der Quantencomputer auch erschwinglich ist, dann wird es sogar dazu führen, dass die Verschlüsselung noch sicherer wird. Aber wie gesagt, das Thema, das muss ich nochmal aufgreifen und dann ganz ausführlich behandeln, weil das braucht Zeit. Dann gab's noch mal eine Meldung vom Robert und schon wieder ein neues Humble Mobile Bundle, schreibt er. Für mich ist leider wieder nichts dabei. Ja, ich habe mal gleich geguckt und ich habe was gefunden, was dabei ist für mich. Ja, danke, Robert. Ja, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich habe ehrlich gesagt den Newsletter bei mir abbestellt. Ich habe mich tierisch geärgert letzte Woche. Ich habe 5 Nachrichten hintereinander bekommen von Humble Bundle, ja. Einmal Humble Bundle Store Update, dann Mobile Bundle, dann Weekly Bundle, Books Bundle und noch das Humble Bundle, das normale. Und jetzt soll auch noch bald ein Flash Bundle kommen. Also die Newsletter sind mir so auf den Keks gegangen, ich habe es abgestellt. Ich habe unsubscribed, weil das ist mir zu viel Spam. Ja, ich krieg die also alle paar Tage und das ist mir einfach zu viel. Aber ich guck mal auf der Seite jetzt gern vorbei. Und das war heute auch sehr, sehr gut, dass ich da vorbeigeschaut habe. Ja, denn da habe ich die App der Woche gefunden. Ansonsten muss ich sagen, ja, bis auf Barbarian Golden Axe Edition habe ich jetzt auch gesagt, na no, gut, okay. Ja, Leo's Fortune sieht vielleicht noch ganz gut aus. Also kommt natürlich darauf an, was für Vorlieben ihr habt beim Spielen, ne? Ganz klar. Wer mehr als momentan $3,29 zahlt, der bekommt auf jeden Fall Leo's Fortune Out There, so heißt es, ein weiteres Spiel, und eben First Strike dazu. Ja, es gibt noch weitere Spiele, die werden aber erst wieder kurz vor knapp gezeigt werden. So viel ihr wollt, könnt ihr bezahlen. Also auch wenn ihr nur $1 zahlt, ja, kriegt ihr Siberia, Neuroshima Hex und Barbarian Golden Axe Edition. Also Barbarian, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen vom Aussehen her. Scheint doch sehr, sehr durchdacht zu sein. Und ja, Leo's Fortune, und dann das weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Also prinzipiell würde ich mal sagen, ist das schon sehr, sehr interessant. Ist so ein Plattform-Hüpf-Spiel, Jump'n'Run, ja, aber bei Run kann man eigentlich nicht sagen, ja. Jump and Glide vielleicht, was nicht genau. Ja, Jump and Glide. Sieht sehr schwierig aus. Also das ist wieder so ein Frustfaktor, deswegen bin ich auch sehr skeptisch und weiß nicht genau, was ich davon halten soll. 341 MB zeigt aber auch, dass die Grafik dann doch in sich hat, ja, ziemlich heftig. Dieser Download, aber eben auch sehr gute, sieht auch sehr gut aus und auch die Musik und so weiter ist sehr gut. Übrigens, dabei ist natürlich auch wieder hier die Soundtracks, wenn ihr das erwerbt, dann kriegt ihr die Soundtracks von Siberia, Barbarian, wie heißt das nochmal, ich glaube Neuroshima Mix war das hier, dieser Soundtrack, und ne, Devil's Attorney Soundtrack, ach ja genau, komme ich auch noch gleich noch zu, und Leo's Fortune Soundtrack und der Soundtrack von First Strike. Der First Strike Soundtrack ist immer sehr, sehr gut. Gibt's also auch noch kostenlos mit dazu, war kostenlos in dem Bundle mit drin, man glaubt, das ist unglaublich, was die machen alles, ja, Wahnsinn. Ja, ein ganz kostenloses Spiel könnt ihr auch bekommen, einfach nur die E-Mail-Adresse eintragen, dann bekommt ihr den Link dazu zugeschickt. Devil's Attorney nennt sich das. Ja, Devil's Attorney und der des Teufels Advokat, ja, kann man das übersetzen. Und das ist vollkommen kostenloses Spiel. Und dazu gibt's dann eben auch den Soundtrack, wenn ihr das Humble Bundle holt. Gut, gut, gut. Dann komm ich noch. Eins haben wir noch, genau. Und zwar, wo habe ich das? Ah ja, genau. Das, da habe ich eine Mail bekommen die Woche vom Michael. Der hat mir geschrieben: Hallo Rio, ich habe seit 2 Jahren oder so ein Your Way Isn't Made am Gürtel. Selbstgebaute stoßsichere Tasche. Wow, cool. Selbstgebaut. Hey, muss man die Anleitung veröffentlichen, weil da gibt's momentan wirklich ein Defizit, ja, bei Taschen für das für so eine Größe, ja. Also beim Anschnallen und Sitzen im Auto stört es etwas, aber da kommt es eh in die Halterung am Armaturenbrett. 6 Zoll ist für unterwegs genau richtig. Die Augen werden ja auch nicht besser mit den Jahren und die Vorteile überwiegen bei der Tastatur, Navi, www, E-Book und Filmen. Absolut. Noch größer wäre zunehmend unhandlicher, es sei denn, man trägt es am Rücken wie bei Tron, den Identitätsdiskus. Ja, genau. Michael, das ist genau das, was ich mache. Ja, ich habe meinen Rucksack hinten drauf und genau dort ist dann das Tablet. Ja, aber ich möchte so eine Halterung direkt am Rücken haben. Ja, wie der Diskus. Brauche ich nur nach hinten zu greifen, das rauszuziehen und dann stecke ich es wieder hinten rein. Ja, leider gibt's etwas in der Realität, was es bei Tron nicht gab, nämlich Diebe. Ich weiß nicht, wie lang das Teil hier offen hinten am Rücken wäre. Ne? Ja, Mist. Ja. Außerdem, wenn es regnet, ist auch schlecht. Also müsste schon wieder Identitätsdiskus dann wasserdicht sein. Ja, aber Mensch, du hast mich auf eine Idee gebracht. Ne? Ich könnte da hinten so dieses auf dem Pipo-Tablet so dieses diese Struktur draufmalen, ja, wie hier bei Tron bei dem Datendiskus, ne, und dann hier hinten so ins Kreuzen. Dann stecke ich das Ding daneben, es fällt auf den Boden und es ist kaputt. Nein. Ich denke zu viel. Ja, also, auf jeden Fall, ich bin ja Befürworter von großen Displays. Vielleicht starte ich da jetzt gleich noch nach der Sendung eine Umfrage, ja, was ihr davon haltet oder wie eure maximale Größe ist, ja, die ihr bevorzugt oder die ihr noch tragen würdet, ja. Aber überlegt euch gut dann, ja, was ihr angebt. Wer noch kein 6 Zoll in den Händen hatte oder mit sich rumgetragen hat, der wird er vielleicht seine Meinung auch mal ändern, wenn er das mal ein paar Tage mit sich rumtragen wird und dann mal sehen wird, so schlimm ist es gar nicht, man kann es noch mit sich rumtragen. Auf der anderen Seite, was es dann für mehr Wert gibt, für Vorteile bei den Sachen. Ja, ich kann das sagen, Bilder anschauen auf einem großen Display, das ist ja irre, oder Filme oder E-Books oder ja. Gut, dann komme ich jetzt mal noch zum Schluss zur App der Woche. Und wie ihr schon richtig vermutet habt, hab's eigentlich schon fast offen gesagt, die App ist Teil von diesem aktuellen Humble Bundle momentan. Deswegen kriegt ihr die für momentan Durchschnitt 3 Euro, ja, rund 3,30 $, ja, plus noch die ganzen anderen Games. Das Spiel selbst kriegt ihr natürlich auch separat im Play Store. Da kostet es allerdings alleine schon 2,87 €, wohlgemerkt nicht 3,30 $. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, weil ich glaube nämlich mit der Versionsnummer, die hat mich doch verblüfft. Ich glaube nämlich, die Versionsnummer ist im Play Store niedriger als im als beim Humble Bundle. Ich kann mir es kaum vorstellen, aber ich guck mal. Hoffentlich sehe ich das jetzt noch. Na. Ja. Nee, jetzt, sie wurden mir nur am Anfang mal gezeigt. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Weil nämlich, ich glaube, das war die Version 1.1.2 bei Humble Bundle und hier im Play Store ist 1.1.1, aber wieder nagel mich da nicht fest. Ich weiß nicht, was ich da heute gesehen habe. Vielleicht habe ich mich einfach nur verguckt, ja, keine Ahnung. wie auch immer, das Spiel selbst ist sehr, sehr genial. Um was geht's? Und zwar der Nuklearkrieg. Ja, ihr führt einen Nuklearkrieg und ihr müsst ihn gewinnen. Und wie ihr alle wisst, ist das eigentlich unmöglich. Ja? Das erinnert mich so ein bisschen an Theater Europe, ja, wo man bewusst immer wieder vor Augen geführt bekommen hat, dass es keinen Sinn macht, einen Nuklearkrieg anzufangen, ja, weil es dann nämlich immer auf die gleiche Weise endet. Und so war es dann auch bei Theater Europe. Also man konnte eigentlich nicht gewinnen. Es gab immer ein Unentschieden sozusagen. Ja, sobald nämlich ein Gegner am Verlieren war, ja, dann hat er natürlich seine Nuklearwaffen eingesetzt, was natürlich letztendlich zu einem kompletten nuklearen Schlag geführt hatte, was dann eben ja zur endgültigen Vernichtung von allem geführt hat. So ein bisschen beim Intro vermisse ich das allerdings, dass die Entwickler auch darauf hinweisen, da kommt so ein bisschen Nachgeschmack hoch, als ob die Entwickler glauben, man könnte vielleicht doch einen Gewinn, einen Nuklearkrieg. Aber das ist wieder nur ein politischer Hickhack oder ideologischer Hickhack. Ja. Mit so Kleinigkeiten gibt man bei sich beim Katastrophenspiel natürlich nicht ab. Da muss es ruscheln im Karton und das kann man absolut machen. Erstmal muss man ICBMs bauen, ja, also die Raketen, die wachsen nicht auf Bäumen, sondern die muss man in Auftrag geben, dann werden die gebaut. Gleichzeitig kann man sich auch Cruise Missiles Abwehrraketen bauen, um anfliegende Atomraketen abzuschießen, ja. Wenn man die nicht hat, dann kann man gleich die Waffen strecken, denn eins ist klar, schon nach wenigen Sekunden gibt's einen Erstschlag von irgendeinem Gegner auf diesem Feld. Und gibt's also verschiedene Nationen, ja, am Anfang sind es, glaube ich, 4 oder 5, bin mir nicht ganz sicher. Und einer davon schlägt auf jeden Fall sofort los und dann ist eben das Ganze im Gange. Und da braucht man dann jede Menge Abwehrraketen und auch eigene Feuerkraft, um dafür zu sorgen, dass die anderen Länder dem Erdboden gleichgemacht werden. Ja. Moralisch muss ich sagen, ist es absolut fragwürdig. Ja. Gibt's nichts da schön zu reden, ja. Aber wie gesagt, es ist ein Spiel und es macht Spaß. Ja, ich geb's zu, ich bin ganz schlimm, ja, es macht Spaß. Ihr könnt hier also alles atomisieren, was ihr wollt. Ihr könnt auswählen am Anfang, mit wem ihr spielt. Als USA, das ist die Stufe einfach, klar, ne? Relativ groß, viele Raketen schon am Anfang. Dann könnt ihr Europa nehmen, das sieht dann schon, also so mittelmäßig, ja, da hat man schon ziemlich schwer, kaum Bewaffnung, ne, aber es geht schon. Oder die Stufe Impossible, also unmöglich, ist dann ihr Spiel als Nordkorea. Ja, ich glaube, die haben am Anfang noch gar keine, die müssen da erst noch entwickeln. Das kann man nämlich auch machen. Es gibt so eine Research-Funktion, da kann man neue Waffensysteme entwickeln lassen, stärkere Nuklearwaffen beispielsweise, Mehrfachsprengköpfe und alles Mögliche. Aber jedes Mal, wenn ihr eine Aktion macht, seid ihr für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt. Ja, das bedeutet also, Ihr seid angreifbar. Ihr könnt euch nicht verteidigen und ihr könnt auch selbst keine weiteren Raketen abschießen, solange bis eben dieser Vorgang abgeschlossen ist. Ihr könnt aber auch erstmal expandieren, also erobern, Land erobern, nicht nuklear, und könnt dort dann Stützpunkte bauen, ja, so dass ihr dann eine ganze Armada an Raketensilos habt. Und wenn ihr schnell genug seid, dann habt ihr schon genug Land gesichert, so dass ihr nicht mehr so einfach zu zerstören seid. Ja, je größer euer Gebiet ist, desto geringer ist die Chance, dass ihr vernichtet wird. Ja. Aber beeilt euch, weil, wie gesagt, da geht's rund. Die Gegner kennen keinen Pardon und tun sofort losschlagen. Faszinierend ist, man kann abrüsten. Ja, die Build. Man kann tatsächlich Raketen abrüsten. Wozu das gut sein soll, das habe ich aber noch nicht verstanden, weil alles, was ich bisher gesehen habe, war das in dem Spiel absolut nicht zu empfehlen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall geht's. Ja, es ist wohl auch so, ich kann mir das so vorstellen, ihr habt ja verschiedene Slots, ja, in jedem Stützpunkt können so und so viele Raketen stationiert werden und dann, wie gesagt, Abwehrraketen und Nuklearraketen. Und wenn ihr halt jetzt so, zum Beispiel zu viele Nuklearraketen habt, da keine Abwehrraketen mehr, ist es halt schlecht. Dann könnt ihr vielleicht eine Nuklearrakete abrüsten und dafür dann eben eine Abwehrrakete wieder bauen lassen. Ja. Das hört sich alles so einfach an, ist es aber nicht, weil ihr steht unter enormem Zeitdruck, weil die Gegner nämlich alles an Atomwaffen auf euch schießen, was sie haben. Und mir ist noch ein Rätsel, wie man hier das Ganze für sich entscheiden kann. Ein Gewinner gibt's immer. Ja, das ist anscheinend genau das moralische Problem, wo ich hier gesagt habe. Normalerweise gibt's keinen Gewinner mehr. Ja. Weil die können dann nicht überleben, theoretisch. Aber hier ist es so, man muss als letzter übrig bleiben, man muss als letzter noch eine einsatzfähige Basis haben. Dann hat man das Spiel zumindest mal gewonnen. Genau. Gut, also wie gesagt, wer moralisch hier keine Bedenken hat, ist ja nur ein Spiel, ja. Let's Strike. Der kann sich das hier antun. Ich habe übrigens nochmal geguckt, die Versionsnummer ist also die gleiche. Also entweder am Play Store für 2,87 € oder noch 9 Tage lang geht das Angebot bei Humble Bundle noch für 3,30 € mit jede Menge anderen Spielen noch zusammen. Inklusive Soundtrack, den gibt es auf dem Play Store nicht. Und übrigens, ihr werdet es nicht glauben, das ist von einem deutschen Entwickler. Ganz genau. Und zwar Feinheit GmbH, Blindflug Studios. Ist unglaublich, ja. Habe ich jetzt Deutscher gesagt? Entschuldigung, natürlich nicht von einem deutschsprachigen Anbieter. Und das weiß ich noch nicht mal genau. Ich bin ziemlich schlimm, gell? Also, ich lese das einfach hier, den Namen Feinheit GmbH, Blindflug Studios und einfach da Rückschluss ziehen. Nein, es ist natürlich ein Schweizer Anbieter, um Himmels Willen, ja. Entschuldigung, ich entschuldige mich offiziell bei allen Schweizern, ja. Schweizer Entwickler. Umso besser. Also das heißt, haut zu, ja, unterstützt hier die Europäer bei der App-Entwicklung. Das ist doch auch schon mal was, ne? Gut, jetzt habe ich wieder so viel gequatscht wegen der App, dass ihr wahrscheinlich gar keine Lust mehr drauf habt. Ich würde es euch aber empfehlen. First Strike. Genau, Erstschlag. Das war's wieder für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Unter Google Plus könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, Kommentare loswerden und mit der Community, mit der fantastischen Community kommunizieren. Ja? Uncast oben in der Suche eingeben, Uncast Community auswählen und schon geht's los. Wer mir so doch lieber mal ein paar Mail, lieber eine Nachricht schicken will, der kann das natürlich auch tun. Und zwar an rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, den GBG-Key und weitergehende Informationen zu den ganzen Links hier findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders dann. Das wäre ziemlich übel. Ja, und damit sind wir am Ende und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, halt die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!